Bevor wir gleich mit dem inhaltlichen Teil loslegen, können wir uns auch natürlich erstmal bei dem AK Unbehagen für die Einladung bedanken, dass wir das hier machen durften und uns die gesamte organisatorische Arbeit erspart geblieben ist. Vorgestellt wurden wir, ich bin Max, das ist Jakob. Wir sind zwei aus der Translieb, die wiederum eine Gruppe von Kommunistinnen und Kommunisten ist, die im Westen von Leipzig arbeitet und gemeinsam aus der Überzeugung heraus, dass solange wir uns nicht selbsttätig Klarheit über die Funktionsweise der herrschenden Lebensbedingungen verschaffen und unserer gesellschaftlichen Praxis nicht eine rationale Grundlage geben können, sind alle Ausbruchsversuche dazu verdammt, ins Leere zu laufen oder der gegenrevolutionären Mobilisierung in die Hände zu spielen. So viel aus unserem Bautext. Dazu veranstalten wir Lesekreise und Veranstaltungen zur Psychoanalyse, dem mehrere zum Kapital, zu den Klassenverhältnissen, der Kritik der Geschlechterverhältnisse und Hegels Rechtsphilosophie. Wir sind natürlich für Mitarbeit, Unterstützung jeglicher Art sehr dankbar. Also falls ihr Interesse habt, Götzstraße 7, glaube ich. Okay, unser Vortrag wird nun zwei Teile umfassen. Den ersten werde ich halten, den zweiten wird Jakob halten. Ich hoffe, ich kann nicht alle sehen, aber ich hoffe, es können mich alle hören. Falls nicht, brauche ich ein Zeichen von da hinten. Lauter? Okay, ich versuch's. Okay, also in dem ersten Teil werde ich auf den Begriff der Utopie fokussieren, also hauptsächlich reine Begriffsarbeit versuchen zu leisten und werde ihn durch die Betrachtung seiner inneren Widersprüche zu umreißen versuchen. Im zweiten Teil wird Jakob dann auf die notwendigen Merkmale einer modernen, konkreten Utopie eingehen und versuchen, sie herauszuarbeiten. In Ordnung, zu dem, was Utopie überhaupt bedeuten kann. In der Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse setzen wir die Möglichkeit eines besseren gesellschaftlichen Zustandes voraus. Implizit, ansonsten würde unsere Kritik überhaupt keinen Sinn machen. Was sich kritisieren lässt, muss sich verbessern lassen können. Vorschläge zur Verbesserung gibt es indes sehr viele, in allen möglichen politischen Diskussionen, in allen politischen Metiers. Die Antworten gehen meist leicht von der Hand. Es soll gerechter, gleicher, besser werden. Was das indes genau bedeuten soll, das fällt in der Regel unter den Tisch. Die Utopie nun ist anders als diese reinen Vorschläge auf systemimmanente Verbesserungsvorschläge im Betriebsablauf darauf ausgerichtet, das Ganze zu verändern. Was meint das? Es geht natürlich darum, also einerseits kann es darum gehen, in einzelnen kulturellen und gesellschaftlichen Bereichen eine Verbesserung anzustreben. Die Utopie, um die es mir und auch Jakob heute gehen soll, ist die Gesellschaft als Ganze verändern will. Entwürfe einer besseren Welt und auch zur Kritik des Bestehenden gibt es explizit als Utopie bezeichnet seit ungefähr 500 Jahren, 1516, wenn ich mich recht erinnere, erschien Morris Utopia. Okay. In diesem Buch geht es um eine Insel, also um den Bericht eines Reisenden, der diese Insel besucht hat, für alle, die das Buch nicht kennen. Und dieser Reisende stellt dann einem Bekannten über, ich glaube, zwei Ecken diese Insel vor und die doch tatsächlich in Teilen, würde ich behaupten, paradiesischen Zustände. Diese Vorstellung einer besseren Welt ist in den folgenden Jahrhunderten, besonders im 19. Jahrhundert unter den Frühsozialisten wie Saint-Simon, Owen und Fourier, auf die ich teils noch eingehen werde, verzeitlicht worden. Das heißt, es ging zu der Zeit und mittlerweile auch nicht mehr um irgendeine Insel, die man zu bereisen muss, um zum Paradies zu gelangen, sondern es geht darum, die Dinge so zu machen, wie wir sie machen wollen, nämlich gut. Diese Verzeitlichung prägt den Begriff der Utopie ein geschichtsphilosophisches, so will ich es zumindest nennen, Moment ein. Um es mit den Worten Ernst Blochs zu sagen, es gibt diese Insel gar nicht, aber sie ist nicht etwa Nonsens oder schlechthin Schwärmerei, sondern sie ist noch nicht im Sinne einer Möglichkeit, dass es sie geben könnte, wenn wir etwas dafür tun. Nicht nur, wenn wir hinfahren, sondern indem wir hinfahren, erhebt sich die Insel Utopia aus dem Meer des Möglichen, Utopie aber ein neuer Inhalt. Wenn die Utopie also auf die Veränderung des Ganzen zielt, können wir sie als Explikation von Movens und Tellers gesellschaftlicher Kritik betrachten. Das meint, Utopie versucht zu artikulieren, warum wir Dinge kritisieren und wozu wir Dinge kritisieren. Das heißt, was uns antreibt, Dinge zu kritisieren und was wir mit dieser gesellschaftlichen Kritik überhaupt erreichen wollen. In der Regel ein Zustand, der unter die allgemeine Formel gebracht werden kann, es soll gut sein. In dieser Art und Weise ist es ungefähr zum Beginn des 19. Jahrhunderts von Saint-Simon, von den schon erwähnten Saint-Simon, Owen und Fourier durchgeführt worden. Das heißt, sie haben Bücher darüber geschrieben, wie sie sich die Welt in ihrem optimalen Zustand imaginieren. Die Fragen, die sich daran anschließen, ist nun, warum sollen diese Vorschläge gut sein oder warum werden sie als gut bestimmt und wie werden sie so bestimmt? Diesen Fragen widme ich mich in dem ersten Einwand, der gegen den Begriff der Utopie in seiner historischen Entwicklung vorgebracht worden ist, nämlich dem Argument des Utopismus, das von Engels und Marx vorgebracht wurde. Engels kritisiert in seinem Text die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, dass dieses Gute in den frühsozialistischen Utopien daher kommt oder derart bestimmt wird, dass es aus der Natur des Menschen beziehungsweise aus der Vernunft bestimmt werden kann. Er meint deshalb, dass diese frühsozialistischen utopischen Entwürfe in der Tradition der Aufklärung stehen. Das, was dort geschildert werde, ist absolut gut, weil es sich aus überhistorischer Vernunft ergebe. Diese sei aber nun von einer materialistischen Position aus nicht haltbar. Er versucht das darzulegen und meint, diese utopischen Entwürfe stünden in der Tradition der bürgerlichen Bewegung und in einer Reihe mit den Forderungen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und meint, dass diese Forderungen der wahre Gehalt dieser Forderungen sich nach der französischen Revolution offenbart hätte, dass es nämlich in der Freiheit nur um die Freiheit des Marktes geht, in der Gleichheit und so weiter. Also das alles, man kann es unter einem Topos, ich muss es gar nicht ausführen, man kann das alles darunter fassen, dass es eben gerade nicht so wurde, wie es beschrieben werden sollte. Das heißt, der als gut prophezeite Zustand trat nicht ein, vielmehr wurde als gut behauptet, was tatsächlich schlecht war. Das heißt, in Praxis, so führt Engels aus, kommt es zu einer Zufälligkeit des Guten. Gleichzeitig meint er aber, dass die utopischen Entwürfe einem bestimmten gesellschaftlichen und historischen Zustand zuzuschreiben sind und aus diesen entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnissen ideologisch entspringen. So meint er, dass der utopische Entwurf von Saint-Simon beispielsweise, der noch meinte, dass es ein tatsächlich utopischer Entwurf wäre, zu meinen, dass alle arbeiten sollten, alle gleichermaßen, dass es durchaus tatsächlich utopisch gewesen sei, zu einer Zeit, als eine Minderheit eine große Mehrheit ausbeutete. Und insofern zumindest verständlich. Trotzdem kann eben die Rede nicht von einer überhistorischen Vernunft sein. Gleichzeitig glaube ich, dass sich das begrifflich sehr gut durchführen lässt, also mit Hegel sehr gut durchführen ließe, was ich an dieser Stelle aber nicht vornehmen möchte, weil ich glaube, dass es einfach den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen würde. Die dargelegten frühsozialistischen utopischen Entwürfe entsprechen einem abstrakten Sollen. Ihnen fehlt die Vermittlung zum Jetzigen. Sie können nicht sagen, wie es werden soll, was Sie bestimmen, dass es werden soll. Historisch ist es meistens so abgelaufen, dass die Entwürfe, die es gab, unmittelbar umgesetzt wurden. Um es mit Georg Lukács zu sagen, was sie zu bloßen Utopisten machte, ist, dass sie den gesellschaftlichen Entwurf und die Gesellschaft nur als Tatsache oder höchstens als zur Lösung aufgegebenes Problem zu sehen imstande sind, ohne zur Einsicht gelangen zu können, dass gerade hier, gerade im Problem selbst, sowohl die Lösung wie der Weg, das ist das Entscheidende, zur Lösung mitgegeben sind. So, jetzt zitiert er Marx aus dem Elend der Philosophie, sehen Sie im Elend nur das Elend, ohne die revolutionäre umstürzende Seite darin zu erblicken, welche die alte Gesellschaft über den Haufen werfen wird. Zitat Ende. Die Abstraktheit in den utopischen Entwürfen bezieht sich also darauf, dass sie in ihrem Verhältnis zur Gegenwart abstrakt sind. Die Forderung, die sich daraus ergibt, ist, dass sie sich zum gegebenen jetzigen Zustand konkreter verhalten sollen, im Sinne einer Vermittlung. Das heißt, sie sollen aufweisen können, was es für historische Tendenzen gibt und wie sie für eine revolutionäre Veränderung zu gebrauchen werden. Das meint mit Ernst Bloch erneut, dass überschritten werden soll. Das meint, dass Vorhandenes nicht unterschlagen, nicht überschlagen wird, weder in seiner Not noch gar in der Bewegung aus ihr heraus, weder in den Ursachen der Not noch gar im Ansatz der Wende, der darin heranreift. Deshalb geht wirkliches Überschreiten auch nie ins bloß Luftleere eines vor uns, bloß schwärmend, bloß abstrakt ausmalend, sondern es begreift das Neue als eines, das im bewegt Vorhandenen vermittelt ist, ob es gleich, um freigelegt zu werden, aufs Äußerste den Willen zu ihm verlangt. Wirkliches Überschreiten kennt und aktiviert die in der Geschichte angelegte dialektisch verlaufende Tendenz. Und ein zweites Zitat. Marx hat also stattdessen, also statt der Arbeit der Utopisten, statt eine Utopie zu entwerfen, genaueste ökonomische Analysen vorab der Ware und des Warenumlaufs in einem Werk ausgeführt, das mit Grund das Kapital heißt und nicht etwa Aufruf zum Sozialismus, den es eben dadurch detailliert und fundiert. Mit dem abgelehnten Terminus Utopie freilich und tunlichster Perspektivbegrenzung auf den nächsten Schritt zum Ziel kam es den Mühseligen zu Hilfe. Und dies werde auch konkret genannt. Das Ziel selber, also das Fernziel einer befreiten Gesellschaft, eines Reichs der Freiheit, blieb durchaus eingedenk. Noch jeder Streik um eine Lohnerhöhung willen sollte das ferne Ziel durchaus impliziert enthalten, den Umschlag aus dem Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit. Und diese Ferne bleibt, als noch nicht in Anschauung und in Erscheinung getreten, mit Recht, eben inhaltlich ausgespart, ein Bildersturm aus Wissenschaftlichkeit. Die Antwort auf die Forderung der Konkretion ist für Engels eben da, liegt eben für Engels eben darin, dass die Güte keine Kategorie wäre, um eine bessere Gesellschaft zu bestimmen. Vielmehr sei es zentral, die Bestimmung dessen vorzunehmen, gegen was etwas zu machen ist und wie. Für Engels besteht es in dem Text Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft eben in der Erkenntnis, dass alle Geschichte eine Geschichte der Klassenkämpfe ist und dass die Ausbeutung in der kapitalistischen Produktionsweise auf der Erzeugung des Mehrwerts beruht. Über diese Bestimmung kann man sicherlich diskutieren, aber so viel nur dazu. Für Bloch wiederum besteht die Antwort da in der Hervorhebung des subjektiven Faktors. Gut ist, was sich als Lösung für gegenwärtige Widersprüche, als Erfüllung von Wünschen, Tagträumen, als objektiv reale Möglichkeit aufweisen lässt. Es geht also für Bloch zumindest darum, dem Utopikum keine Absage zu erteilen, sondern um eine konkrete Utopie. Es geht nicht darum, einen guten Zustand festzustellen, also auch historisch festzustellen, sondern um ein Transzendieren ohne Transzendenz. So viel zum ersten Einwand, dem Einwand des Utopismus. Der zweite, der von Adorno und Horkheimer vorgebrachte, des Bilderverbots, bezieht sich auf die Frage, was sich überhaupt sagen lässt über eine bessere Gesellschaft und darüber, wie es wäre, wenn es besser würde. Engels und Bloch haben dafür zwei ziemlich einfache Antworten. Engels wiederum meint nämlich, dass die Aneignungsweise einfach nur der in der kapitalistischen Produktionsweise entstandenen Produktionsweise entsprechen muss, wozu zum Beispiel die Eroberung des Staates und so weiter notwendig ist. Für Bloch wiederum wird die bessere Gesellschaft sichtbar in Tagträumen, also vermittelt in Tagträumen, Kunst, Märchen und Filmen. Der Einwand, den Adorno und Horkheimer nun vorbringen, geht von einer materialistischen Grundannahme aus, nämlich, dass das Bewusstsein vom Sein bestimmt wird. Oder, um es mit Horkheimer auszudrücken, dass, Zitat, niemand sich zu einem anderen Subjekt machen kann als zu dem des geschichtlichen Augenblicks und dass es, Zitat, den geschichtlichen Charakter des wahrgenommenen Gegenstands und den geschichtlichen Charakter des wahrnehmenden Organs gibt. Was lässt sich im Ausgang von dieser Prämisse sagen, mit der Sicherheit, dass es nicht durch die Imprägnierung der Denkform sein Utopisches verliert. Das Problem, das hier also angesprochen wird, ist, dass jedes Denken eines besseren Zustands mit den Mitteln des gegebenen Zustandes vollzogen werden muss und wir deshalb keine Sicherheit, zumindest zunächst erstmal keine Sicherung dafür haben, dass es tatsächlich das Bessere ist, was wir da denken. Das Bilderverbot oder, wie es bei Adorno heißt, das abstrakte Auspinseln, das sich übrigens mit dem bereits erwähnten abstrakten Ausmalen bei Bloch beinahe deckt, geht also auch auf die Absage an eine abstrakte Utopie. Um es mit den Worten Adornos aus einem Text zum Offenbarungsglauben zu sagen, darum sehe ich keine andere Möglichkeit als äußerste Askese jeglichem Offenbarungsglauben gegenüber, äußerste Treue zum Bilderverbot weit über das hinaus, was es einmal an Ort und Stelle meinte. Zitat Ende. Die Frage ist also nun zunächst, was meint es einmal an Ort und Stelle? Dazu müsste man das zweite Buch Mose, Vers 20 aufschlagen. Dort heißt es, das ist die Stelle für alle, die keine christliche Erziehung genossen haben, dass Gott zu Moses meint, du sollst dir kein Kultbild machen in der Form von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Die Frage, die sich an dieses Gebot anschließt, warum eigentlich nicht? Die Antwort, die man geben könnte, die ich geben werde, interpretiert die Stelle in diesem Vers so, dass es einerseits zwar darum geht, sich kein Kultbild zu machen, dass das Problem aber eigentlich in der Tatsache besteht, dass das Kultbild mit den in der Form von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unten passieren müsste. Wenn man sich die lateinische Fassung bzw. die griechische Fassung ansieht, wird es sehr deutlich, weil dort nämlich besonders in der lateinischen Fassung von einer Ähnlichkeit die Rede ist. Das heißt, Moses bzw. sein Volk soll sich eben kein Bild Gottes machen, das in irgendeiner Art und Weise die Form der gegenständlichen Dinge hätte. Die Antwort, die darin liegt, ist die, dass wenn er das tun würde oder irgendjemand aus seinem Volk, dann würde er etwas ähnlich machen, was grundlegend und kategorial unähnlich ist. Gott als das Unendliche und schlechthin Gütige kann eben mit endlichen Mitteln und schlechthin nicht gütigen Mitteln nicht dargestellt werden. Es gibt eine Undarstellbarkeit aufgrund der Differenz der Mittel der Darstellung und des Dargestellten, weil die Mittel der Darstellung eben immer endlich sind und das Dargestellte schlechthin unendlich. Zu einer expliziten Übertragung dieser theologischen Idee auf eine Theorie der Gesellschaft gibt es dann bei dem späten Max Horkheimer, der in einem Gespräch mit dem Spiegel festhält, dass es durchaus jüdisches Erbe in der kritischen Theorie gäbe, und zwar auch in der Weise, das Zitat, dass diese Behutsamkeit in unserer Gesellschaftstheorie, die wir die kritische nannten, eingegangen ist. Du sollst dir kein Bild von Gott machen, heißt es in der Bibel. Du kannst nicht darstellen, was das absolute Gute ist. Der fromme Jude versucht, das Wort Gott nach Möglichkeit zu vermeiden. Ja, er schreibt es nicht aus, sondern macht ein Apostroph. So nennt auch die kritische Theorie das Absolute vorsichtig das Andere. Was mich bewegt, ist die theologische Idee angewandt auf eine vernünftige Theorie der Gesellschaft. Zitat Ende. Horkheimer insistiert auf dieser Übertragung der theologischen Idee auf eine vernünftige Theorie der Gesellschaft, um die Differenz der besseren Gesellschaft von der bestehenden Gesellschaft zu markieren. Das heißt, er parallelisiert das absolut Gute, Gott, mit dem Zustand einer besseren Gesellschaft, das heißt dem Utopischen, auf der einen Seite und den endlichen Mitteln mit den Mitteln des uns gegebenen Denkens auf der anderen Seite. Wird der Versuch trotzdem unternommen, die schlechthin bessere Gesellschaft darzustellen mit den Mitteln, die uns gegeben sind, kann nur die Rede von Karikaturen sein, wie auch Adorno davon spricht. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Einsickern des wahren Fetischismus in das Utopische. Die Frage nun ist, ob das eine generelle Absage an Utopie ist, wie es gerne gedeutet wird. Ich glaube nein. Und zwar, um es mit Horkheimer erneut zu halten, in einem anderen Gespräch meint er, es ist wahr, dass gemäß der kritischen Theorie das Gute schlechthin, das absolut Positive, also wir könnten auch sagen die Utopie an dieser Stelle, nicht darzustellen ist. Andererseits haben wir, ich meine Adorno und mich, stets erklärt, dass auf verschiedensten Gebieten das zu Verändernde, zu Verbessernde jeweils bezeichnet werden kann. Was das Bilderverbot für Adorno und Horkheimer bedeutet, wird auch an einer Stelle in der ästhetischen Theorie Adornos deutlich, wenn er nämlich meint, dass Kunstwerke sich durch Autonomie ihrer Gestalt verbieten, das Absolute in sich einzulassen, als wären sie Symbole. Die ästhetischen Bilder stehen unterm Bilderverbot. Zitat Ende. Wer also das Bilderverbot derart verstehen würde, dass man sich überhaupt kein Bild machen darf, in keiner Art und Weise, müsste mir die Frage beantworten, was dann ästhetische Bilder sind, die unter Bilderverbot stehen und was dann überhaupt in diesen noch dargestellt werden kann. Ich glaube, das Bilderverbot zielt darauf, dass die entsprechenden Bilder das Absolute nicht in sich einlassen sollen. Das Absolute, wenn das Absolute hier wieder das absolut Gute meint, die Vorstellung einer besseren Gesellschaft schlechthin, der guten Gesellschaft schlechthin, schießt auf einmal das Bilderverbot mit dem Vorwurf des Utopismus zusammen, was teilweise explizit ist. In Gesprächen mit Bloch meint Adorno immer wieder, dass das Bilderverbot nur eine Metapher bzw. eine andere Erklärung für den Utopismus ist. Es kann also keine Darstellung in Gänze geben, aber das Bilderverbot, mit dem Bilderverbot könnte man auch ergänzen, je mehr dargestellt wird von der besseren Gesellschaft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, rein mathematisch, dass Schlechteres ins Bessere verlängert wird und Utopie ums Utopische gebracht wird, was sicherlich keiner wollen kann, der utopisch denken möchte. Die Forderung, die hieraus ergibt, ist eben die danach, dass das Absolute nicht in die Utopie eingelassen wird, dass es eine Bestimmung des Besseren geben muss, aber keine des schlechthin Guten, und dass eine permanente Reflexion darauf vollzogen werden muss, was wirklich besser wäre, samt eines Ausweises am Existierenden. Hinzutritt, im Unterschied zum Utopismus, wie gesagt, dass eine entsprechende konkrete Utopie die Konkretion in sich vermeiden müsste. Das heißt, sie dürfte eben gerade nicht ausdifferenzieren, wie und wie viele Personen beispielsweise in einer Kommune leben, was bei den Frühsozialisten tatsächlich so passiert ist. Nachdem ich diese beiden Einwände nun sehr schematisch dargestellt habe, möchte ich die Frage stellen, was von diesen beiden heute noch bleibt. Es wäre nun zu einfach, bin ich überzeugt, zu sagen, also einerseits zu sagen, dass eine Bestimmung des Besseren schlechthin nicht möglich ist. Ich glaube, das soll deutlich geworden sein. Und ich glaube auch, dass ich mich dabei auf Adorno berufen kann, der in einem Aufsatz schreibt, die frei jenseits der Zweckzusammenhänge des Bestehenden ersonnene Utopie wäre kraftlos, weil sie ihre Elemente und ihre Struktur doch dem Bestehenden entnehmen muss. Unverbindliches Ornament, das scheint mir die Kritik an der abstrakten Utopie zu sein. Was dagegen, wie unterm Bilderverbot, das utopische Moment mit dem Bann belegt, gerät in den Bann des Bestehenden unmittelbar. Zitat Ende. Wir scheinen uns also in einer Aporie zu befinden. Einerseits können wir uns kaum Bilder machen, andererseits müssen wir uns Bilder machen, um uns nicht im Bestehenden einzuhegen. Andererseits glaube ich aber nun auch, dass das einfache Ausmalen der Utopie bzw. ein Entwurf des Besseren auch nicht der Weg sein kann, weil das ein Rückfall hinter den Utopismusvorwurf und auch hinter das Bilderverbot bedeuten würde. Nun ließe sich sagen, dass man die Einwände einfach auf die Utopie heute übertragen könnte. Also man könnte sagen, wir akzeptieren Bilderverbot wie Utopismusvorwurf und versuchen uns in den uns gegebenen Grenzen mit einer besseren Gesellschaft zu befassen. Tatsächlich glaube ich, dass das ebenfalls nicht möglich ist. Und zwar, weil es die historische Bedingtheit dieser Einwände überspringen müsste. Die beiden von mir vorgebrachten oder vielmehr vorgestellten Einwände beruhen auf der materialistischen Annahme der geschichtlichen Bedingtheit der Menschen wie ihres Denkens. Wenn wir nun aber davon ausgehen, dass ihre Zeit, also die Zeit, in der die Einwände vorgebracht wurden, nicht die unsere ist, was ich, wie ich denke, ziemlich simpel ist, muss die Gültigkeit dieser Einwände grundlegend in Frage gestellt werden. Falls wir das nicht tun, landen wir nicht nur in Ignoranz, sondern auch mit Horkheimer in traditioneller Theorie, weil wir die Geschichte überspringen. Mit Adorno denken wir vordialektisch und mit Ernst Bloch denken wir abstrakt, weil losgelöst von der Geschichte. Was ich in den nächsten 5 Minuten unternehmen möchte, ist, dass ich die Prämisse der Einwände auf die Einwände selbst anwenden möchte. Wie gesagt, beruhen diese beiden Einwände darauf, dass das menschliche Denken geschichtlich bedingt ist. Ich möchte also das tun, was Engels auch in seinem Aufsatz mit den Frühsozialisten tat, nur mit, dass ich mir eine höhere Legitimität zuspreche, weil ich nämlich sein eigenes Verfahren gegen ihn wenden möchte. Und auch gegen Marx, wie auch gegen Adorno und Horkheimer. Zunächst können wir festhalten, was heute von den beiden Einwänden wie der Utopie bleibt. Mit der Reflexion auf eben diese Prämisse der geschichtlichen Bedingtheit menschlichen Denkens und der Menschen selbst muss an dem erkenntniskritischen Moment selbst festgehalten werden. Würden wir das nicht tun, könnten wir gerade eben diese Reflexion nicht unternehmen. Es wäre ein performativer Widerspruch. Es kann also keine überhistorische Bestimmung der guten Gesellschaft schlechthin möglich sein. Das meint eben gerade der Utopismus, wie auch die Darstellung einer solchen Gesellschaft nicht möglich ist. Das ist das Bilderverbot. Die Absage ans Absolute bleibt also intakt. Wenn wir aber auf die historische Situation des Utopismusvorwurfs reflektieren, stellen wir fest, dass die Situation der Arbeiterbewegung wie die Situation jeglicher emanzipatorischen Bewegungen zu dieser Zeit eine andere war als unsere heute. Ich möchte dazu Ich sehe dieses Argument auch bei Hans-Jürgen Krahl, der schreibt, dass, Zitat, die auf einer geschichtlich früheren Stufe des revolutionären Sozialismus erforderte Kritik an dessen utopischen, anarchistischen und linksradikalistischen Kinderkrankheiten waren an eine organisatorische Entfaltungsphase der Arbeiterbewegung gebunden, in der es galt und auch noch möglich war, einen objektiv revolutionären Erziehungsprozess der Klasse zur Selbstbefreiung im Medium einer zentralistisch bestimmten Partei zu strukturieren, die als praktisch richtungsweisend theoretischer Interpret der Erfahrungen des Klassenkampfes fungiert und die diffuse Spontanität der Massen über sich selbst propagandistisch und agitatorisch aufklärte. Diese Situation ist eine grundlegend andere als unsere heutige. Das ist zumindest die Hypothese für meine nun folgenden Gedanken. Es war eine Situation, in der die Revolution nicht nur in Bezug auf die Zustände, sondern auch auf die Massen, wie Krahl schreibt, objektiv real möglich war. Die objektive Möglichkeit der Revolution ist nun heute insofern vorhanden, als dass die Produktionsweise immer noch dieselbe ist. und es zunehmend eine Verwirklichung ihrer immanenten Widersprüche gibt. Die Realbedingungen für eine revolutionäre Änderung sind also vorhanden. Gleichzeitig und nicht auch zuletzt wegen des wissenschaftlichen Sozialismus kam es zu einer enormen Abnahme auf Seiten des subjektiven Faktors. Das heißt, wie Kral sie nennt, es fehlen die Massen. Nicht nur gibt es eine absolute Integration der Arbeiterklasse, das wäre, um mit Kral und auch dem gesamten Marxismus zu sprechen, hinzu kommt eine nahezu lückenlose Vereinnahmung der Individuen, jeglicher Individuen möchte ich ergänzen, durch eine zunehmend ideologische Verkittung der Subjekte, die im Grunde gar keine mehr sind. Nochmals Hans-Jürgen Kral, die repressive Verinnerlichung von Zyplünormen in der spätkapitalistischen Gesellschaft ist geschichtlich überflüssig. Abschaffbarkeit der Arbeit ist aus der Dimension der Utopie in den Bereich der objektiven Möglichkeit gerückt. Deshalb bedarf der autoritäre Staat des Spätkapitalismus, der technologische Leviathan des 20. oder 21. Jahrhunderts, der Eliminierung des emanzipatorischen Vernunftsinteresses aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein und der manipulativen Entstellung des überflüssigen Leistungszwangs zur schon verwirklichten Freiheit. Das heißt, um dieses Zitat auf einen Satz runter einzudampfen, dass der Spätkapitalismus, eben weil in ihm die Widersprüche auf die Spitze getrieben ist, die Massen ideologisch vereinnahmen muss, und zwar derart, dass er den überflüssigen Leistungszwang zur schon verwirklichten Freiheit entstellen muss. Oder, um es mit Adorno zu sagen, wie er in einem Gespräch mit Ernst Bloch schildert, mir will es so vorkommen, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach dem Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist, ganz einfach das Ganze sich vorzustellen als etwas, das völlig anders sein könnte. Wir könnten auch sagen, das utopische Denken. Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist, und dieses abgesperrte Bewusstsein der Möglichkeit gegenüber hat den Grund, dass im Innersten alle Menschen, ob sie es sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich, es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie. Gleichzeitig hat ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Welt, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass die offenbare Möglichkeit ihnen sich als radikal unmöglich präsentiert. Also das, was objektiv eigentlich an der Zeit wäre, wird als unmöglich dargestellt. Die allgemeine Ablehnung der Utopien kommt daher, dass die Menschen den Wunsch nur auf die Weise zu bemeistern, also den Wunsch nach Veränderung, nur auf diese Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also, um mit Freud zu reden, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch die Verhexung der Welt ihnen vorenthalten wird. Zitat Ende. Kral schlussfolgert aus dieser Diagnose der unfähigen Subjekte eine Veränderung des Modus utopischen und kritischen Denkens. Während Marx den wissenschaftlichen Sozialismus in Opposition zum utopischen Denken entwickelte und innergeschichtliche Realisierungsbedingungen einer revolutionären Befreiung aufzuzeigen gezwungen war, hat sich heute das Verhältnis nahezu, verkehrt. Es gilt in Opposition zum bestehenden Wissenschaftsbetrieb, die Begriffe konkrete Utopie allererst zu rekonstruieren. Zitat Ende. Der Wille, dass es anders ist, wurde getilgt durch eine ideologische Apparatur, die es dazu gebracht hat, die Subjekte zu verkrüppeln. Doch es muss, und das geht jetzt über, das ist das, was ich Kral hinzusetzen würde, es muss gleichzeitig eine Umkehrung in der Funktionsweise der Utopie bedeuten. Die Utopie ist eben nicht mehr nur die Vorstellung einer besseren Welt. Sie ist ein Mittel, die ideologische Verkittung zu brechen. Utopie ergibt sich nicht aus Kritik, wie ich anfangs noch dargelegt hatte, als die Darstellung von Movens und Hellers der Kritik selbst. Es ist vielmehr umgekehrt. Die Utopie als Schaffung des Movens von Kritik, der Versuch, utopisch zu denken, wird zur Bedingung gesellschaftlicher Kritik. Oder, wie es auch schon Adorno gesehen hat, wenn es wahr ist, dass ein Leben in Freiheit und Glück heute möglich wäre, dann wäre die eine, und ich möchte sagen, das ist die hauptsächliche theoretische Gestalt der Utopie heute, für die auch nicht, dass man konkret sagen würde, was bei dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich wäre. Das lässt sich konkret und sagen und das lässt sich ohne ausmalen und das lässt sich ohne alle Willkür sagen. Zitat Ende. Ich glaube also, dass die Utopie heute vielmehr überhaupt erst die Bedingungen für eine Kritik der Gesellschaft schaffen muss, um die ideologische Verkettung der Subjekte zu lösen. Mit dieser doch, glaube ich, scharfen These... Das war kein Zitat mehr, ne? Das war kein Zitat mehr, nein. Mit der scharfen These würde ich jetzt zum zweiten Teil übergehen und gebe Jakob das Wort. Danke, genau. Also in meinem Teil des Vortrags soll es ja um sozusagen Kriterien moderner, konkreter Utopie gehen. Und ich würde erstmal kurz die Struktur so ein bisschen vorstellen. Also ich würde anknüpfen an das, was Marx gesagt hat. Diesen logischen Zusammenhang von Kritik und Utopie. Soll ich lauter reden noch? Oder? Ja. Logischen Zusammenhang von Kritik und Utopie konstatieren. Eben anhand von Marxens Kritik der politischen Ökonomie. Und daran aufzeigen, also diesen logischen Zusammenhang aufzeigen. Und das führt dann zu der These, dass die utopischen Bestimmungen, die es bei Marx gibt, selbst in spezifischer Weise abstrakt sind. Im zweiten Teil soll es dann um eben diese abstrakte Utopie im Marxismus gehen. Und da möchte ich von der These ausgehen, dass diese abstrakte Utopie im Marxismus auch mit das fundamentale Scheitern der kommunistischen Bewegung im 20. Jahrhundert befördert hat. Dann soll es im dritten Schritt um eben auf Basis dieser historischen Reflexion das historische Erfordernis moderner, konkreter Utopie gehen. Es wäre aber auch abstrakt, bloß zu sagen, dass es dieses Erfordernis gibt, sondern ich möchte dann auch inhaltlich auf dieses Erfordernis eingehen. Also ich möchte sozusagen Bestimmungen angeben können und dann im letzten Schritt Substanz und Kriterien moderner, konkreter Utopie angeben. Und dann soll es nochmal eine Aufteilung geben, erstens zwischen ökonomischen und politischen Kriterien. Das ist aber nur eine behelfsmäßige Trennung, denn eine kommunistische Produktionsweise würde sich gerade durch die Aufhebung dieser beiden Sphären kennzeichnen. Also keine Angst, es dauert auch nur eine halbe Stunde, das hört sich jetzt viel an, aber ich habe es schon heute zweimal durchprobiert. Also genau. Gut, also zunächst zum logischen Zusammenhang von Kritik und Utopien. Also ich habe jetzt ein bisschen, habe ich gerade erst gemerkt, ich habe so ein bisschen vorausgesetzt, dass also die marxische Kapitalismuskritik, die Kritik der politischen Ökonomie sozusagen grundlegend für Gesellschaftskritik ist. Das ist jetzt erstmal vorausgesetzt, da muss man jetzt erstmal mit mir mitgehen. Die marxische Kritik, also solange wir im Kapitalismus leben und ich würde sagen, wir leben in einer kapitalistischen Klassengesellschaft. Die marxische Kritik der politischen Ökonomie ist als Kritik an einem bestimmten Herrschaftsverhältnis nicht abstrakte, sondern bestimmte Negation. Also einfach ausgedrückt könnte man sagen, sie sagt nicht, es ist alles scheiße, sondern sie sagt, was genau scheiße ist. Mit Marx den Kapitalismus zu kritisieren, bedeutet zu sagen, dass über den Kapitalismus als ein bestimmtes Produktionsverhältnis hinauszugehen sei. Es bedeutet also notwendig zu sagen, dass es besser wäre, wenn es nicht so, sondern anders wäre. Das hatte Marx ja auch schon herausgearbeitet. Marx selbst sagt, es ginge darum, aus der Zitat Kritik der alten Welt die neue zu finden. Zitat Ende. Mit der Kritik der politischen Ökonomie wird zunächst logisch notwendig, also die abstrakte Utopie einer postkapitalistischen Produktionsweise mitgeführt, in der die Bestimmtheiten des Kapitalismus negativ und affirmativ aufgehoben sind. Also, vielleicht einfacher gesagt, zu sagen, was genau am Kapitalismus abzuschaffen bzw. zu überwinden ist, bedeutet, eine Gesellschaft vorzustellen, in der bestimmte Elemente überwunden und andere erhalten sind. Zunächst zum negativen Aspekt. Das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Vermittlung über Wert und Markt werden, weil sie für den Kapitalismus substanziell sind, abgelehnt. In dieser bestimmten Negation, der Negation des Privateigentums an den Produktionsmitteln und der Negation der blinden Vermittlung über Wert und Markt, bleibt die notwendig mitgebrachte postkapitalistische Utopie zunächst abstrakt. In folgendem Sinn, zwar ist offensichtlich utopische Folgerung, dass die Produktionsmittel vergesellschaftet werden müssen und die Produktion und Verteilung sich als bewusster gesellschaftlicher Prozess vollziehen sollen, offen bleibt aber die Frage, welche konkreten Mechanismen oder Institutionen das überhaupt leisten können. Karl Korsch hat dies vor mehr als 100 Jahren festgestellt und bemängelt. Zitat: Fragt man einen Sozialisten, was er unter dem Sozialismus versteht, so wird man als Antwort im besten Falle eine Schilderung des Kapitalismus erhalten. Und die Bemerkung, dass der Sozialismus diesen Kapitalismus durch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel beseitigen werde. Aller Nachdruck liegt dabei auf der Negative, dass der Kapitalismus beseitigt werden soll. Auch der Ausdruck Vergesellschaftung der Produktionsmittel bedeutet zunächst weiter nichts als die Verneinung des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Sozialismus bedeutet Antikapitalismus. Der Begriff Vergesellschaftung der Produktionsmittel hat einen klaren negativen Sinn. Nach der positiven Seite ist er leer und nichtssagend. Zitat Ende. Zum affirmativen Aspekt, also der Kritik der politischen Ökonomie. Marx sagt, dass es darum geht im Kommunismus, also dass es im Kommunismus darum gehe, Zitat, die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit setzen, die sich bereits im Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisie-Gesellschaft entwickelt haben. Zitat Ende. Hierzu zählen, würde ich sagen, beispielsweise so bürgerliche Ideale wie Freiheit und Gleichheit. Und nicht umsonst spricht Marx dann auch vom Kommunismus als der Assoziation der freien und gleichen Produzenten. Diese bürgerlichen Ideale sollen also durch die Umwälzung der Produktionsverhältnisse aufgehoben werden. Das heißt, die bestimmte Negation des Kapitalismus kritisiert ihre schlechte Verwirklichung und zielt auf ihre Entfaltung in einer höheren Form von Vergesellschaftung. Aber auch hier bleibt die Frage offen, welche konkreten Institutionen dies eigentlich überhaupt leisten können. Es geht mir auch nicht jetzt hier in dieser Affirmation um simplen Fortschrittsoptimismus oder simple Affirmation. Insbesondere der Fortschrittsoptimismus ist ja nach der Shoah vollständig ad absurdum geführt worden. Es geht mir aber darum zu betonen, dass die Kritik der politischen Ökonomie bestimmte und nicht abstrakte Negation ist, wie ich es vorhin gesagt hatte. Also zum Beispiel gewisse anarchistische Strömungen, würde ich sagen, sind abstrakte Utopie, die einfach alles kaputt machen wollen. Aber es gibt sozusagen konkrete, erhaltenswürdige Momente, in denen so etwas wie Vernunft auch in der Geschichte aufscheint. Da würde ich sagen, obwohl sie natürlich kapitalistisch überformt sind, da würde mir einfallen zum Beispiel gewisse Errungenschaften in der modernen humanistischen Medizin oder auch die partielle Befreiung der Homosexualität, der Geschlechter etc. Zum zweiten Schritt, also jetzt die abstrakte Utopie des Marxismus. Marx selbst hat und in seinem Gefolge, insbesondere der Marxismus, verteidigt dieses bloß Umreißen des notwendig Utopischen. Also bloß sozusagen Vergesellschaftung der Produktionsmittel zu sagen. Marx plädierte in der Abarbeitung an den Frühsozialisten für den Fokus auf die Kritik des Bestehenden, um zunächst die Bedingungen der Emanzipation zu bestimmen und hierbei der, wie er sie nannte, wirklichen Bewegung keinen doktrinären Plan aufzuerlegen. Der Kommunismus sei, das ist das ganz berühmte Zitat in diesem Zusammenhang, Zitat, kein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten habe, sondern die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Zitat Ende. Die Unterbestimmung des Utopischen hat jedoch fatale Nebenwirkungen. Sie mündet bei Marx selbst und insbesondere im sozialdemokratischen und leninistischen Marxismus in erstens Geschichtsdeterminismus und zweitens einem fehlenden Bewusstsein von der Differenz, die eine kommunistische Gesellschaft zeitigen müsste. Dies führt dann auch zu ökonomistischen und etatistischen, also so den Staat fetischisierenden Annahmen. Zum Geschichtsdeterminismus, also das wäre also die Idee, die besagt, dass der Kommunismus sich quasi naturgesetzlich aus dem Kapitalismus, aus seiner ökonomischen Gesetzmäßigkeit heraus entwickeln würde. Die entscheidende Frage sei dann nur noch, wie jetzt die politische Macht, also der Staat, zu übernehmen sei. Zur fehlenden Differenz, also es gibt dann diese Idee, dass es so eine Analogie gäbe zwischen der Entwicklung des Kapitalismus aus dem Feudalismus und der Entwicklung des Kommunismus aus dem Kapitalismus. Engels beispielsweise betont in seiner Schrift Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, dass sich innerhalb bestimmter Produktionsverhältnisse, wie dem Feudalismus oder dem Kapitalismus, entwickelnde Produktivkräfte, diese sie sozusagen fesselnden Produktivkräfte irgendwann, Produktionsverhältnisse irgendwann sprengen müssten. Ja, also Produktivkräfte wachsen innerhalb so dieser Produktionsverhältnisse zusammen und die werden dann immer stärker, wie es im Kapitalismus ist und bam, dann ist erstmal der Kapitalismus da oder halt auch der Kommunismus. So. Und es ist dann so die Idee, also es ist halt sehr, sehr einfache Idee, eine naive Idee, würde ich sagen. Und der Kommunismus gilt da insbesondere als bloß eine effizientere Produktionsweise, der diesen Produktivkräften halt angemessener ist in irgendeiner Art und Weise. Nochmal zum Geschichtsdeterminismus. Also Marx hatte ja mit unermüdlicher Gründlichkeit die Gesetze der kapitalistischen Produktion erforscht und aber dann unrechtmäßig, wie ich finde, analogisiert, als er selbst diese ökonomischen Bewegungsgesetze auf die Entwicklung zum Kommunismus ausweitete. Marx schreibt im Kapital, ich kürze ein bisschen ab, Zitat: Die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation. Zitat Ende. Nach dem Erscheinen des Kapitals wird er dafür kritisiert und bestätigt diese These noch einmal. Er sagt explizit, dass, Zitat, das kapitalistische Eigentum sich nur in gesellschaftliches Eigentum verwandeln kann. Zitat Ende. Und mit gesellschaftlichem Eigentum ist hier in dem Kontext kommunistisches Eigentum gemeint. Lenin, und hier ist dieser historische Bezug zum Scheitern der Linken dann im 20. Jahrhundert, ist sich dessen bewusst und übernimmt es kritiklos, wenn er schreibt in Staat und Revolution, Zitat, die ganze Theorie von Marx ist eine Anwendung der Entwicklungstheorie auf den modernen Kapitalismus. Es ist nur natürlich, dass sich für Marx die Frage nach der Anwendung dieser Theorie auch auf die künftige Entwicklung des künftigen Kommunismus erhob. Also es ist genau diese Idee. Also ich würde halt sagen, dass diese Analogie einfach, ist jetzt relativ deutlich, schon jetzt schon deutlich geworden, aber einfach also zwischen der Entwicklung des Kapitalismus und der Entwicklung des Kommunismus falsch ist. Also auch selbst vom Standpunkt der Kritik der politischen Ökonomie aus ist der falschste. Denn es ist gerade eine Dimension der marxischen Kritik am Kapitalismus, dass seine ökonomische Entwicklung aus der Tätigkeit von vermeintlich voneinander unabhängiger Privatindividuen und ihrer Privatinteressen resultiert. Weil im Kapitalismus der ökonomische Gesamtzusammenhang nicht bewusst organisiert wird, stehen die Privatindividuen ihm ohnmächtig gegenüber. Die kapitalistische Produktionsweise ist zwar Resultat menschlicher Praxis, verselbstständigt sich aber hinter dem Rücken der Menschen, entzieht sich als Ganze ihrem bewussten Zugriff und schlägt ihnen sodann als Herrschaft entgegen. Nur deswegen spricht Marx auch vom Kapitalismus als ein, oder seiner Entwicklung als einen naturwüchsigen Prozess. Und die Kritik der politischen Ökonomie ist sozusagen der erste Zugriff aufs Ganze dieser Verhältnisse, zunächst in der Form der Kritik, also es als Ganzes zu erfassen. Der Kommunismus als utopische Folgerung aber müsste doch im Gegensatz zu einer solch naturwüchsigen Entwicklung gerade nicht ein automatisch ablaufender, sondern ein gesellschaftlich bewusster Prozess sein. In neuen Formen, die sich aus den Kämpfen der Arbeiterinnenklasse herauszubilden hätten, müsste sich ein bewusstes Ganzes zunächst erst einmal herstellen. Zur fehlenden Differenz. Marx und insbesondere Engels gingen davon aus, dass die kapitalistische Vergesellschaftung der Produktion eine sozialistische Vergesellschaftung eigentlich schon vorwegnehmen würde. Noch größerem Maß ist das dann bei Epigonen und sozialdemokratischen Politikern wie Hilferding der Fall, dessen Vorstellung vom Kommunismus davon ausgeht, dass sich im Kapitalismus riesige Trusts, Monopole bilden, die innerhalb ihrer selbst schon also geldlosen Güterverkehr ermöglichen. Die Idee bei Marx ist ja, dass der Kommunismus ohne Geld funktioniert und dann so die Produktion mittels des Kommandos einer Betriebsleitung organisiert. Die Frage einer kommunistischen Produktionsweise ist dann einzig die Frage des Eigentums, das heißt die Arbeiterinnenklasse oder noch schlechter die Partei hätte diese quasi neutralen Produktivkräfte bloß noch zu übernehmen und zu verstaatlichen. Bei Lenin wird das dann wieder ganz explizit. Für ihn war die staatliche Organisation der Post, der Deutschen Reichspost und der Deutschen Reichseisenbahn Vorbild für eine kommunistische Vergesellschaftung der Produktion. Er reflektierte nicht, dass eine kommunistische Organisation der Produktion als Selbstverwaltung der Produktion durch die Produzierenden selbst eine deutliche Differenz gegenüber solchen staatlich-kapitalistischen Betrieben zeitigen müsste. Für Lenin war auch die bolschewistische Partei das entscheidende Organ der Arbeiterinnenklasse, sein sozusagen objektives Interesse nach der Überwindung des Kapitalismus durchzusetzen. Die sich unter der Repression des Zarismus autoritär entwickelnde, an militärischen oder geheimdienstlichen Organisationen des modernen Staates orientierte kommunistische Partei, also das ist so ein Moment der fehlende Differenz, ne? Also man in seiner eigenen Organisation hat man gar keine Differenz zu diesen autoritären Organisationen des modernen Staates. Und diese Organisation, kommunistische Partei, schwingt sich dann zu einer Herrschaft von bisher ungekannter Größe auf. Und das ist ein Moment der schlechten Differenz, das dort auftaucht. Also zusammenfassend möchte ich sagen, dass dieser wissenschaftliche Sozialismus sich ja selbst einmal vom Utopismus hatte abheben wollen und in seinem Geschichtsdeterminismus und seiner fehlenden Differenz selbst in Utopismus und in abstrakter Utopie mündete. Denn auch er abstrahierte von geschichtlichen Bedingungen des Kommunismus, nämlich erstens den subjektiven Faktor, also dass es Subjekte gibt, die den Kommunismus irgendwie etablieren und der nicht einfach automatisch kommt. Und zweitens der Differenz. Also das ist genau, also einfacher ausgedrückt, der wissenschaftliche Sozialismus brauchte auch deswegen keine konkretere Vorstellung vom Kommunismus, weil er dachte, dass er A, von selbst kommt, ist jetzt ein bisschen zugespitzt, oder B, auch dachte, es ist fast das gleiche wie der Kapitalismus. Also genau, also nur die Aneignungsweise, nur die Eigentumsverhältnisse müssten geändert werden, mittels des Staates etc. Zum dritten Teil, also deswegen auf Basis dieser Reflexion würde ich sagen, dass es ein historisches Erfordernis konkreter Utopie gibt. Und hierfür möchte ich kurz Ernst Toller zitieren, ein Revolutionär der Münchner Räterepublik. Er schreibt in der Reflexion auf die Vorgänge, Zitat, das Volk rief nach dem Sozialismus, doch nie in den vergangenen Jahren hat es klare Vorstellungen vom Sozialismus gewonnen. Es wehrte sich gegen seine Bedrücker, es wusste, was es nicht wollte, aber es wusste nicht, was es wollte. Zitat Ende. Ich würde sagen, ein angemessener historischer Standpunkt der kommunistischen Bewegung heute ist, von ihrem radikalen Scheitern im 20. Jahrhundert auszugehen. Wo sie überhaupt siegen konnte, also die kommunistische Bewegung, verschlechterte sie das Bestehende sogar noch, als übers hinauszugehen. Es geht mir jetzt auch nicht darum, ihr historisches Scheitern unmittelbar aus der Theorie zu deduzieren und dabei die historischen Bedingungen auszublenden. Ich möchte mich hier Rüdiger Matz anschließen, dessen These lautet, dass, Zitat, die konkreten historischen Bedingungen, unter denen der Realsozialismus sich entwickelte, gerade die problematischen Elemente im leninistischen Programm stärkten und die emanzipativen schwächten. Zitat Ende. Also die Theorie hat schon eine Rolle, aber also es wird nicht verabsolutiert. Doch ist zu sagen, dass die Leerstellen oder blinden Flecken bezüglich der konkreten Utopie in der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung zumeist reaktionär ausgefüllt wurden. Also so würde ich es nennen. Es gibt blinde Flecken und die werden nicht emanzipatorisch ausgefüllt, sondern reaktionär sozusagen. Im Westen schien alles andere als die kapitalistische Privatwirtschaft als utopistisches Experiment und wurde massiv von der Sozialdemokratie bekämpft. Im Osten sollte da einfach der Staat übernehmen, weil man nicht wusste, wer es sonst machen soll, die Produktion kommunistisch zu organisieren. Das Vertrauen auf das naturgesetzliche oder einfache Kommen des Kommunismus ist vor dem Hintergrund seiner realen, massiven Verwerfung heute nicht mehr haltbar. Von diesem Standpunkt aus ist diese Naivität dieser vorher genannten abstrakt-utopischen Vorstellung meines Erachtens zerstört. Die kritische Theorie hatte das Utopische am wissenschaftlichen Sozialismus für sein Scheitern verantwortlich gemacht und eine noch weitere Abstraktion zum Dogma gemacht. Nur, dass keiner mehr hungern soll von der Idee einer kommunistischen Produktionsweise übrig bleiben. Die kritische Theorie war dabei dem wissenschaftlichen Sozialismus aber näher als erwünscht. Denn gemein ist den marxistischen und kritisch-theoretischen Vorstellungen dies. Niemand macht den Sozialismus als spezifische Produktionsweise, daher braucht man noch keine Vorstellung von ihm. Aber heute scheint, für mich zumindest klarer denn je, für einige andere auch, wenn eine kommunistische Produktionsweise auch praktisch hergestellt werden soll, ist Kritik als Bedingungsanalyse nicht ausreichend. Das Gegenprogramm zu Determinismus und fehlender Differenz wäre praktische Differenz. Einzig reflektierte Praxis könnte sich aus der Bedingtheit durch das schlechte Alter herausfinden und zunächst einmal neue Bedingungen schaffen, eine Differenz zum Bestehenden praktisch aufmachen. Einfacher ausgedrückt, wenn der Kommunismus als etwas, das vom Kapitalismus verschieden ist, gemacht werden soll, dann brauche ich auch eine Vorstellung von ihm. Denn es gilt Marx Feststellung, Zitat, was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister von der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Zitat Ende. Und solch eine Praxis müsste bestimmt werden als ein selbstreflexiver Prozess von, Zitat, Experimenten, die sich aus der gesellschaftlichen Praxis des Kapitalismus herauszukämpfen versuchen, als Politik eines Aufbruchs in eine offene Zukunft. Zitat Ende, das ist von Christian Schmidt aus einem sehr guten Sammelband, das heißt Nie wieder Kommunismus, der Sammelband. Solche Praxis zielt auf die Lösung eines hochkomplexen Problems, eine demokratische und planmäßige Gestaltung einer gesellschaftlichen Produktion auf hoher Stufenleiter. Auch dies macht genauere Vorstellungen erforderlich. Die konkreten Realisierungsbedingungen des Kommunismus müssen heute im Zusammenhang mit konkreten Zwecken gebracht werden. Die Kritik als konkrete Negation ist, um konkrete Positionen zu erweitern, um konkrete Utopie. Nun zum letzten Teil, zur Substanz und den Kriterien moderner konkreter Utopie. Zur Substanz. Konkrete Utopie pocht darauf, dass Objekte eine bessere Produktionsweise wollen und versuchen, sie praktisch zu etablieren. Konkrete Utopie wäre damit konkreter, praktisch umsetzbarer Zweck. Eine revolutionäre Bewegung hätte mit der Diskussion über konkrete Utopie ein kollektives Wissen über Möglichkeiten und schon in der Gegenwart partiell umsetzbare Konzepte und Reflexionen über diese. Mittel und Zweck konkreter Utopie müssten möglichst Kohärenz aufweisen, das heißt, die konkret utopischen Prinzipien müssten sich in den Strukturen der kommunistischen Bewegung widerspiegeln. Konkrete Utopie muss dabei nicht als statisch, sondern als dynamisch, als Gegenstand offenen Disputs angesehen werden. Im Gegensatz zu einer in die sogenannten geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten eingeweihten Avantgarde der Befreiung, die ihre Vorstellungen mittels einer autoritären Organisation durchzusetzen versuchen. Konkrete Utopie demgegenüber fordert die Aushandlung von konkreten Zwecken und diesen Zwecken angemessener Mittel ein. Dabei muss konkrete Utopie, so viel ist an der Kritik am Utopismus zu lernen, dabei sowohl auf die objektiven ökonomischen als auch die subjektiven politischen Bedingungen einer möglichen Umwälzung reflektieren. Konkrete Utopie muss an das Bestehende anknüpfen, weil der Kommunismus sich nur aus ihm heraus entwickeln kann. Sie muss es bestimmt negieren, das Bestehende, und Möglichkeiten nachspüren, wie es überwunden werden kann. Sie muss dabei ein subjektives Wollen konkreter politischer Zwecke mit der Analyse der objektiven Bedingungen ihrer Realisierung vermitteln. Sie muss also die Bedingungsanalyse mit der nötigen praktischen herzustellenden Differenz zum Bestehenden vermitteln. Okay, jetzt zu den Kriterien, um mal ein bisschen vielleicht noch genauer zu werden. Also wie müsste eine kommunistische konkrete Utopie genauer beschaffen sein? Welchen Kriterien müsste sie genügen? Also um sich dem erstmal anzunähern. Also auf Basis dieser vorhergegangenen Reflexion. Zunächst den ökonomischen Kriterien. Zunächst dies. Die Kritik an der historisch-spezifischen Produktionsweise des Kapitalismus verweist uns auf überhistorische Bedingungen jeder gesellschaftlichen Produktionsweise. Marx schreibt im Kapital, Zitat, als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen. Ewige Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben, zu vermitteln. Gesellschaftliche Produktionsweisen sind arbeitsteilig. Sie müssen, wie Hannes Giesler-Folan sagt, proportionale Produktion organisieren. Zitat, eine Gesellschaft kann nur das konsumieren, was sie produziert hat. Das ist das Grundgesetz proportionaler Produktion, die Arbeitskraft so innerhalb des gesellschaftlichen Produktionszusammenhangs zu verteilen, dass möglichst viele Bedürfnisse befriedigt werden, mindestens aber solche, die existenziell sind. Zitat Ende. Um Schlüsse für eine kommunistische Produktionsweise ziehen zu können, sind diese überhistorischen Bedingungen mit den historisch-spezifischen des Kapitalismus zu konfrontieren. Dies sind insbesondere die sich mit dem Kapitalismus entwickelnden, in schwindelnde Höhen steigenden Produktivkräfte und die immer weiter im Rahmen kapitalistischer Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse vergesellschaftete Produktion. Also Just-in-Time-Produktion, diese weltweiten Lieferketten, keine Nation kann mehr sich sozusagen ein autarker Wirtschaftsbereich sein, weil alles so weit vernetzt ist, vergesellschaftet und die Arbeitsteilung extrem ausdifferenziert ist. Weil konkrete Utopie auf Differenz pocht, wendet sie sich gegen die Idee einer bloßen Übernahme der kapitalistischen Produktionsmittel. Sie muss konstatieren, in Anlehnung an eine marxische Formulierung, dass die Arbeiterinnenklasse die fertige kapitalistische Ökonomie nicht einfach in Besitz nehmen und für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann. Eine kommunistische konkrete Utopie ist dennoch grundsätzlich durch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel gekennzeichnet. Sie muss aber diese abstrakte Bestimmung annähernd mit Inhalt füllen können. Nicht nur die Eigentumsverhältnisse sollen revolutioniert, auch der demokratische Zugriff auf die Produktionsmittel muss gewährleistet werden. Eine moderne konkrete Utopie muss dies näher bestimmen können. Eine moderne konkrete Utopie braucht eine hinreichend genaue Vorstellung davon, wie eine hochkomplexe gesellschaftliche Produktionsweise auf hoher Stufenleiter möglichst demokratisch und hinreichend effizient geplant und auf die Bedürfnisse der Menschen hin orientiert werden kann. In Reflexion auf das Scheitern des Staatssozialismus muss sie dabei den Unterschied zur staatssozialistischen Produktionsweise festhalten. Das kann sie nur authentisch, wenn sie Lösungsansätzen für eine demokratische, gesellschaftliche Planung von Produktion und Verteilung nachgeht, die sich dezidiert von einer autoritären, verselbstständigten Planungsbürokratie und einer ineffizienten Zentralplanwirtschaft absetzt, wie es zum Beispiel in der Sowjetunion vorhanden war. Sie müsste dabei den Widerspruch zwischen notwendig zentralen, aufs Ganze zielenden Momenten, also man braucht ja einen Gesamtblick auf das Ganze des Wirtschaftsprozesses, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite den lokalen, autonomen, föderalen Momenten vermitteln. Also dass Leute vor Ort lokal auch nicht nur Befehle von oben kriegen, sondern autonom agieren können innerhalb des Wirtschaftszusammenhangs. Das sagen ja viele, das ist genau das, was den Kapitalismus irgendwie angeblich so toll macht, dass die Leute wenigstens auf lokaler Ebene autonom dann sind oder so. Genau, sie braucht außerdem nähere Bestimmungen zu ökonomisch-politischen Entscheidungsprozessen und zur Ermittlung und Aushandlung von individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen. Ihre Ansätze könnten sich dabei auf die immensen Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie beziehen. Ihre Grundstrukturen und darauf verweisen insbesondere die historischen Erfahrungen der Arbeiterinnenbewegung könnten Räte sein. Zum Beispiel betriebliche Produzentinnen und regionale Konsumentinnenräte oder einfach ökonomische und politische Räte. Sie müsste dabei zudem Lösungsansätze bieten für das Problem herrschaftlicher Arbeitsteilung, zum Beispiel zwischen Hand- und Kopfarbeit, bei Beibehaltung aber einer für angemessene Produktivität notwendigen Spezialisierung. Ja, also nicht jeder kann Hirnchirurgin sein. Aufgrund der Notwendigkeit proportionaler Produktion wäre grundlegend auch zu überlegen, wie Produktion und Konsumtion sinnvoll vermittelt werden könnten. Weil die für den Kapitalismus substanziellen Vermittlungsformen Wert und Markt wegfallen sollen, müsste sie eine bessere, vernünftigere Form der Vermittlung angeben können. Hier könnte an die bei Marx angegebenen und von rätekommunistischen Theoretikerinnen weiterentwickelten Ideen zu einer kommunistischen Arbeitszeitrechnung angeknüpft werden. Hier möchte ich noch an zwei der raren Bestimmungen von Marx zur kommunistischen Produktionsweise erinnern, weil sie in gegenwärtigen linksradikalen Diskussionen vergessen scheinen. Erstens dies, Zitat, die Buchführung als Kontrolle und ideelle Zusammenfassung des Prozesses wird umso notwendiger, je mehr der Prozess auf gesellschaftlicher Stufenleiter vorgeht und den rein individuellen Charakter verliert. Also notwendiger in der kapitalistischen Produktion als in der zersplitterten des Handwerks- und Bauernbetriebs, notwendiger bei gemeinschaftlicher Produktion als bei kapitalistischer. Also sagt halt, kommunistische Produktionsweise würde durch eine, ja, also vor allem zentral dadurch gekennzeichnet sein, dass es eine Buchführung gibt über den gesellschaftlichen Prozess als Ganzer. Nächstes Zitat noch, auch aus dem Kapital. Zitat, stellen wir uns endlich zur Abwechslung einen Verein freier Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern verzehrt. Er muss daher unter sie verteilt werden. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit der besonderen Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, und das ist jetzt wichtig, darum geht es mir eigentlich hier, würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtigen Proportionen der verschiedenen Arbeitsfunktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen. Andererseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Genau, also rätekommunistische Theoretikerin, insbesondere die Gruppe Internationale Kommunisten Hollands, die haben so ein Schrift in den 30ern geschrieben, Grundprinzip in kommunistischer Produktion und Verteilung, haben genau diese Punkte stark gemacht. Insbesondere wichtig ist die Rede von der Notwendigkeit der Buchführung und der doppelten Rolle der Arbeitszeit. Und es ist wichtig, diese beiden Rollen zu differenzieren. Die zweite Rolle, die Marx hier nennt, ist die der Arbeitszeit als Verteilungsmaßstab. Und verkürzt gesagt, ist es die Idee, du darfst nur so viel fressen, wie du selbst gearbeitet hast, also in den gesellschaftlichen Prozess eingegeben hast. Das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wichtig ist, dass Marx, ja, also das ist eine Diskussion, die man führen kann, das ist die Frage, ob man alle gleich viel arbeiten sollen, normal 8 Stunden Arbeitstag oder wenn jemand mehr arbeiten will, mehr konsumieren will, mehr arbeitet. Das ist eine interessante Diskussion, aber da gibt es sehr viel Streit und genau, die lassen wir jetzt mal weg. Wichtig ist, dass Marx voraussetzt, dass eine kommunistische Produktionsweise erstmal um die Arbeitszeiten der verschiedenen Produkte weiß. Denn nur so können die verschiedenen Arbeiten, die die verschiedenen Bedürfnisse erheischen, auf die verschiedenen Produktionsweise verteilt werden. Also wenn man hat eine Gesellschaft, sagen wir mal, die sagt, alle sagen erstmal, wie viel sie, was sie konsumieren wollen, dann müsste irgendwie entschieden werden, okay, wo, in welchen Bereichen muss denn wie viel Arbeit überhaupt reingesteckt werden. Also ich würde sagen, es ist eigentlich eine notwendige Konsequenz aus der Kritik der politischen Ökonomie, wenn man sich Ökonomie als gesellschaftlichen Prozess, geplanten Prozess vorstellt. Die Frage ist dann, wie das passieren kann, ohne dass das mit so einer Herrschaft etc. einhergeht. Deswegen, also eine moderne, konkrete Utopie müsste dabei angeben können, warum solche Strukturen nicht auf eine bloße Versachlichung menschlicher Beziehungen hinauslaufen, also wie es im Kapitalismus ist, dass ne, also, sich die Beziehung der Menschen als Beziehung von Sachen darstellen. Und, aber wichtig ist auch, dass eine konkrete Utopie diese Idee von Vermittlung überhaupt gar, auch nicht aufgibt und dann sozusagen auf so eine reaktionäre, auf bloß persönliche Machtstrukturen basierende Organisation menschlicher Beziehungen hinausläuft. Zum Schluss noch zu den politischen Kriterien. Eine moderne, konkrete Utopie muss auf die sich mit der kapitalistischen Produktionsweise entwickelnden Klassen und ihre eigentümlichen politischen Bewegungen reflektieren, die durch die immanente Krisenhaftigkeit und Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise immer wieder entstehen. Anstatt gegenwärtigen Bewegungen der proletarischen Klasse, nach einem Wort von Marx bloß, Zitat, die wahre Parole des Kampfes zuzuschreien, müsste ihr gezeigt werden, warum sie eigentlich kämpft, Zitat Ende. Und eine dieser Analyse angemessener politischer Zweck vorgeschlagen werden. Die konkrete Utopie einer postkapitalistischen Produktionsweise müsste als den aktuellen Verwerfungen von Sozialabbau, Wirtschaftskrise, Mindestlohnsektor, überhaupt das ganze Elend in der Peripherie der Region des Kapitalismus, genau, müsste gesagt werden, das wäre eine Möglichkeit, dieses Elend zu überwinden. Dabei ist aber, weil wir jetzt hier über politische Kriterien sprechen, an den von den Pariser Kommunardinnen praktisch entdeckten und von Marx niedergeschriebenen Losungen festzuhalten, dass die Arbeiterinnenklasse nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann. Eine moderne, konkrete Utopie müsste also auch eine hinreichende Differenz zu den bestehenden politischen Formen bieten können. Mit bestimmten Negationen muss sie erhaltenswürdige Momente der bürgerlichen Gesellschaft, würde ich sagen, affirmieren. Einem abstrakten Recht, das zunächst die formale politische Freiheit und Gleichheit garantiert, würde ich sagen, ist zunächst festzuhalten. Die Frage der konkreten Utopie müsste sein, wie Freiheit und Gleichheit sich in der Sphäre der Ökonomie geltend machen könnten. Die konkrete Utopie muss dabei über die Entpolitisierung der Ökonomie in der bürgerlichen Gesellschaft sowie im Staatssozialismus hinausweisen und die Idee einer Politisierung der Ökonomie konkretisieren können. Also sie ist deswegen grundsätzlich dadurch zu charakterisieren, dass sie die bürgerliche Trennung von Ökonomie und Politik aufhebt und eine Möglichkeit, das zu tun, die auch historisch aufgetreten ist, sind eben die Räte. Also Deutschland gibt es ja in Novemberrevolution sehr spannende politische Rätebewegung und auch eine ökonomische Rätebewegung im Ruhrgebiet etc. Eine moderne, konkrete Utopie muss angeben können, wie sie dies ohne Zurückfallen hinter partikulare Errungenschaften der Moderne, also wie das ohne Zurückfallen hinter partikulare Errungenschaften der Moderne erreicht werden könnte. Sie muss angeben können, wie dabei die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann, sodass, Zitat, die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das ist aus dem Kommunistischen Manifest. Und noch wichtig ist am Ende, dass eine kommunistische konkrete Utopie auf der Basis fester Grundbestimmungen wesentlich auch offen bleiben muss. Weil eine freie Gesellschaft in ihrer Gesamtheit nicht begrifflich bestimmt werden kann, darf eine moderne konkrete Utopie keinen Anspruch auf Totalität haben, muss um ihre Beschränktheit und auch notwendige Abstraktheit wissen. Menschliche Verhältnisse sind nicht auf Ökonomie und Politik reduzibel, das heißt, die vorgeschlagenen politischen und ökonomischen Strukturen können nur einen jedoch entscheidenden, aber Teilbereich des Menschlichen abdecken. Konkrete Utopie muss dies offen und mit Bescheidenheit konstatieren. Es geht hier also bloß in einem niedrigeren Grad an Abstraktheit konkrete Utopie. Also im Gegensatz zu Marx, der so nur ganz, ganz, ganz abstrakt darüber redet, würde ich gerne konkreter darüber reden, aber auch nicht so wie die Frühsozialisten, dass man sozusagen die Siedlungsgröße quantitativ bestimmt etc. Genau, dafür, dass man auch um diesen Grad der Abstraktheit weiß. Und die Entwürfe, die wir entwickeln, die dürfen immer nur auch als nächste Schritte betrachtet werden. Denn auch eine kommunistische Produktionsweise kann nicht das Ende der Geschichte sein, sondern erst Eintritt in bewusste Geschichte. Und ich hatte jetzt ja nur so ein paar Grundbestimmungen gesagt, ein paar Probleme angerissen. Ich möchte jetzt nur so ein paar Modelle bloß nennen, also ich werde es nicht ausführen, aber nur so als Anregung. Es gibt diese Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung, die hatte ich bereits genannt, die finde ich sehr, sehr lesenswert. Es gibt noch dieses libertär-kommunistische Modell der partizipativen Ökonomie, Parecon heißt es. Das macht sehr spannende Vorschläge bezüglich so einer dezentralen Planwirtschaft, auch mit den Mitteln moderner Informationstechnologie und insbesondere auch zu so emanzipatorischer Arbeitsteilung, also wie man zum Beispiel die Jobs, die keiner machen will, vernünftig rotieren kann, dass auch die Jobs, die auch mit Macht einhergehen, dass die sich nicht dazu führen, dass es zu einer Machtzentralisation kommt, etc. Also etwas altbacken und zum Teil auch reaktionäre schottische, marxistische Ökonomen und Informatiker haben ein Buch geschrieben, das heißt Alternativen aus dem Rechner. Da werden, wie ich finde, wichtige Vorschläge für eine proportionale Produktion mit Mitteln moderner Informationstechnologie gemacht. Dann gibt es diese Kommunismusbewegung, die versuchen, die Erfahrung aus dem Open Source für eine kommunistische Produktionsweise fruchtbar zu machen. Die Freundinnen und Freunde der Klassenlosen Gesellschaft haben in ihrem jüngsten Text zur Weltkommune zentrale Fragen der konkreten Utopie endlich in die linksradikale Debatte eingebracht. Und noch nennen will ich das neue Buch, also diese Dissertation von Hannes Giesler Furlan, Verein freier Menschen heißt es, der hat zwar eine sehr negative Konsequenz, aber ich würde sagen, es ist die erste umfassende Darstellung von Idee und Realität kommunistischer Utopie und muss in diesem Zusammenhang genannt werden.